Die ausländischen Persönlichkeiten lobpreisen den Genossen Kim Jong-il. In ihren Glückwunschadressen und Briefen zum Tag des leuchtenden Sterns unterstrichen der Leiter der schwedischen Sozialideologie-Studiengruppe, der Vorsitzende der thailändisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der Landesvorsitzende der Partei für Wiederaufbau und Fortschritt Nigerias, der Leiter der schweizerischen Sozialideologie-Studiengruppe und der Vorsitzende des Zentralkomitees der Arbeiter- und Bauernpartei Nigerias, das größte Verdienst von Kim Jong-il sei es, mit der originellen Songun-Politik die sozialistische Sache siegreich vorangetrieben und den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, Nordostasiens und der Welt zuverlässig geschützt zu haben. Seine Verdienste um die Songun-Revolution würden bei den Koreanern und den revolutionären Völkern der Welt ewig unvergessen bleiben.